Deines reinen Herzens Lied, lass hören deinen süßen, tiefen Schmerz. Sag mir dein Leid und lass fallen der Seele Kleid, zum Reigen liebster schlage mir dein Herz. Sing, Rede, sing, lass deine Weise klingen, bis morgen früh die Sonne erwacht, soll sie mir Freude bringen. Dein Wort, alle Sorge nimm mir fort, erzähl mir deine fabelhafte Meer. Schenk mir dein Spiel, was ist dein am Ende Ziel? Die Sehnsucht wiegt in meiner Brust so schwer. Reinen Herzenslied, lass hören deinen süßen, tiefen Schmerz. Sing, Rede, sing.